Es sind mehr als 20 Garagen. Sie liegen alle nebeneinander. Auch auf ihre Metalltüren haben die Graffiti-Künstler ihre schrecklichen Bilder gesprüht. Carsten Zara öffnet eine Garage nach der anderen. Manche sind leer, in den anderen sind alte Maschinen, Büromöbel oder einfach nur Müll. Die letzte Garage ist mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Detektiv holt eine Metallstange. Er braucht nicht lange, um das Schloss aufzubekommen. Dann wartet er ein paar Sekunden. Alles bleibt still. Niemand hat etwas bemerkt. Carsten Zara öffnet die Tür. Ja, dies hier könnte der Treffpunkt von Leo, Chris und Ulla sein. In dieser Garage gibt es drei alte Sessel, einen Tisch, einen vollen Aschenbecher und ein paar leere Flaschen. Vor der Rückwand steht ein großer Stapel aus braunen Pappkartons. Carsten Zara zählt 6x4 Kartons, also 24 Stück. Was da wohl drin ist? Er will einen der oberen Kartons herunterheben, lässt es dann aber, als er merkt, wie schwer das Ding ist. Er versucht, die Pappe aufzureißen und bricht sich dabei einen Fingernagel ab. Schimpfend sieht er sich um. Gibt es denn hier kein Messer, keinen Schraubenzieher? Er schnuppert. Hey, da riecht es doch stark nach Benzin. Was ist denn das für ein großes Ding unter diesem Tuch? Wahnsinn, ruft er begeistert. Eine 50er Zündapp. Genauso ein Moped hatte er auch mal gehabt. Zündapp, eine alte Münchner Firma, die sehr gute Motorräder machte und trotzdem irgendwann in den 80er Jahren geschlossen wurde. Carsten Zara lächelt. Er erinnert sich, wie er mit seiner ersten Freundin zum Baden an den Ammersee fahren wollte und wie er vorher die Zündapp putzen musste, weil Lissi Angst um ihre frisch gewaschenen Jeans hatte. Bei der Rückfahrt gab es ein schlimmes Gewitter und Lissis Jeans wurden von oben bis unten nass und schmutzig. Die Sonne verschwindet hinter den Hallen. In der Garage ist es inzwischen so dunkel, dass man kaum noch etwas erkennen kann. Um mehr Licht zu haben, schiebt er die Zündapp in die Nähe der Tür. Die ist ja auf einer Seite ganz schwarz, denkt er. Nein, da hätte sich Lissi aber nicht drauf gesetzt.